Das Morgen. Das Auge deiner, ich Gott, siehe, das ist dasselbe Auge. Deiner, ich Gott, siehe, die Auge und Gottes Auge, das ist dein Auge. خرجت في حين بعد الفناء ومن هنا بقيت بالله.